Es regnet in mein Haus von Paul Willems. Bearbeitung Helmut von Kube. Es sprachen Gisela Zoch, Madeleine Dupré, Karl-Michael Vogler, Jean Pimpernel, Lina Carstens, Germaine Carillon, Bum Krüger, Bulle, Heidi Treutler, Suzette Labai, Klaus Biederstedt, Thomas Bartolardi, Hubert von Meyerink, Gérard Doré, Helen Vita, Carol. Regie Hans-Dieter Schwarze. Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1964.